hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich. Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Du hast.